Bei ihr bekomm ich Herzrasen und das in allen Tagesphasen. Sie hat etwas Besonderes, nicht nur ein schönes Äußeres. Deshalb bin ich ihr verfallen, mag auch mal ihre schönen Krallen. Schön ist es bei ihr zu sein, sie ist für mich der Sonnenschein. Durch sie werden graue Tage schön, durch sie kann ich den Himmel sehen. Durch sie hat alles einen Sinn, sie ist für mich die Königin. Sie gibt mir Energie. Sie zog mich in ihren Bann. Wir sind ein Zweigespann. Ein Zweigespann mit schöner Zeit. Für sie bin ich zu allem bereit. Ohne sie wird mir etwas fehlen. Mit ihr kann man Pferde stehlen. In guten und in schlechten Zeiten hat sie ihre guten Seiten. Peggy, Peggy, Peggy, Peggy, Peggy, Peggy, Peggy, Peggy, Peggy. Sie heißt Peggy, Peggy. Sie ist mein Weg, der weit nach oben geht. Sie gibt mir Energie.